Funkkolleg Musikgeschichte. 23. Kollegstunde, Schönberg und Strawinsky, zwei Wege der neuen Musik. Autor, Professor Dr. Volker Scherlies. Am Anfang unserer heutigen Sendung, die der Entstehung der neuen Musik im 20. Jahrhundert gewidmet ist, soll ein Satz des Dichters Stefan George stehen. Eine kurze Verszeile nur, die aber etwas Wesentliches aussagt und bald zu einem Schlagwort wurde. Sie lautet: Ich fühle Luft von anderem Planeten. Georges Gedicht, das mit dieser Zeile beginnt, trägt den Titel Entrückung und erschien im Jahre 1907. Es handelt sich dabei um mehr als lediglich die momentane private Stimmung eines Autors. In Begriffen wie Entrückung und Luft von anderem Planeten deutet sich vielmehr etwas an, was auch andere Zeitgenossen empfanden, nämlich eine Erweiterung des Fühlens, eine Öffnung zu neuen Ausdrucksbereichen. Arnold Schönberg vertonte dieses Gedicht für Sopranstimme und Streichquartett und beschwört dabei auf seine Weise, eben mit den Mitteln der Musik, die sich wandelnde Atmosphäre, die wie aus einer anderen Welt zu kommen scheint. Hören wir den entsprechenden Abschnitt. Er steht im letzten Satz des zweiten Streichquartetts Opus 10 aus dem Jahre 1908. Was Schönberg hier macht, war im wahrsten Sinne des Wortes unerhört. Solche schwebenden Klänge hatte es zuvor nicht gegeben und die Hörer reagierten zum größten Teil mit Unverständnis. Es war eine wirklich neue Musik, die ihnen hier wie Luft von anderem Planeten entgegenwehte. Worin dieses Neue bestand, werden wir nachher zu benennen versuchen. Zunächst nur eine Frage. Geht es uns nicht heute, 80 Jahre nachdem diese Musik entstand, immer noch so, dass auch wir etwas von diesem Neuen spüren, etwas von Entrückung aus der normalen, gewohnten Klangwelt, die uns vertraut ist? Wieso eigentlich? Diese Musik stammt doch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aus einer Epoche also, die längst vergangen ist, in der in Wien und Berlin ein Kaiser regierte, während der man in allen Lebensbereichen noch in alten Traditionen verwurzelt war und die in vielerlei Hinsicht uns, verglichen mit heute, wahrhaft als gute alte Zeit vorkommen muss. All das, was dazwischen liegt, nicht nur der äußerliche zeitliche Abstand, sondern vor allem die inneren Entwicklungen, zwei verheerende Kriege, die Erfahrung entsetzlicher Verirrungen und Katastrophen, Revolutionen in Politik, Wissenschaft, sozialem Gefüge, Technik und nicht zuletzt in den Künsten, all das erlaubt doch nicht mehr von dieser 80 Jahre alten Musik als einer neuen zu sprechen. In der Tat, Schönberg selbst und die anderen Komponisten neuer Musik, etwa seine Schüler Alban Berg und Anton Webern oder auch Béla Bartók, Paul Hindemith und Igor Strawinsky, um nur die bedeutendsten zu nennen, haben später noch sehr viel ungewöhnlichere Kompositionen geschrieben. Sie haben die Musikgeschichte um viel größere Schritte in Neuland geführt, als sich aus dem gehörten Beispiel ahnen lässt. Verwunderlich ist nur, wie es kommt, dass wir trotz alledem das Ungewöhnliche, den Keim des Neuen, der sich in dem kurzen Beispiel von 1908 offenbart, heute noch nachempfinden können. Es kommt wohl daher, dass unser Hören historisch orientiert ist. Der weitaus größte Teil der Musik, die um uns herum da ist, ist Musik des 18. und 19. Jahrhunderts. Und auch die spätere wurde großenteils, zumal im Bereich der Unterhaltungsmusik, nach deren Prinzipien komponiert. Unser Hören ist also noch stark von der Tradition der Spätromantik geprägt. Um wie viel stärker muss dem Hörer um 1910 solche Musik, die nicht mehr den alten Spielregeln folgte, als neuartig vorgekommen sein? Hören wir noch einmal die Stelle aus Schönbergs Streichquartett mit Sopran. Was vor allem auffällt, ist zweierlei. Die melodischen Fortschreitungen sind nicht mehr an eine herkömmliche Tonart gebunden. Wir können nicht mehr sagen, diese Melodie steht in Dur oder Moll. Der Tonvorrat ist erweitert, ohne dass man die Töne mit Sicherheit als bestimmte Alterationen der 7 Stufen der diatonischen Leiter identifizieren könnte. Der chromatische Halbton, der Tritonus oder die große Septime stehen, ohne anders behandelt zu werden, neben den traditionell melodischen Intervallen wie Terz oder Quart und Quint. Sie sind als melodische Bausteine gleichberechtigt. Und nicht nur in den Tonfolgen, auch in den Zusammenklängen hören wir Intervalle, die bisher als Dissonanzen verpönt waren, zum Beispiel diesen scharfen Akkord der Streicher. Er ist eine Schichtung aus Quint, Oktave und Tritonus und er wird nicht, wie das bei dissonanten Klängen in der traditionellen Musik selbstverständlich war, in eine vorhersehbare Konsonanz aufgelöst, sondern, wenn die Singstimme hinzutritt, weiter abwechselnd über dissonante und konsonante Akkorde geführt. Schönberg nannte dieses Phänomen, wenn konsonante und dissonante Harmonien gleichberechtigt auftreten, die Emanzipation der Dissonanz. Sie war ein epochemachender Schritt, denn sie eröffnete der Musik neue Ausdrucksmöglichkeiten. Wie war es bis dahin? Die 7 Stufen der diatonischen Skala und die Funktionsharmonik regelten den Zusammenhang einer Komposition. Das heißt, eine Grundtonart bildete das Fundament. Sie diente als Ausgangs- und Zielpunkt aller musikalischen Bildungen und als Gravitationszentrum eines Stückes, auf das sich sämtliche harmonischen Vorgänge beziehen ließen. Dissonanzen traten natürlich auf. Sie waren wesentliche Elemente des Ausdrucks und der Spannung innerhalb eines musikalischen Verlaufs. Aber sie erschienen nur vorübergehend und wurden in harmonische Klänge zurückgeführt, eben aufgelöst. Das Spannungsverhältnis zwischen Tonika, Subdominante und Dominante sowie das daraus abgeleitete Kadenzschema bildeten das übergeordnete System, das zwar schon bei Mozart und Beethoven, mehr noch dann bei Wagner, Brahms, Mahler, Reger und vielen anderen bis in höchst komplizierte Verästelungen getrieben worden war, aber seinen Sinn bewahrt hatte. Eine Akkordstufe erschien als die Konsequenz der vorausgehenden und hatte ihrerseits eine bestimmte andere Akkordstufe zur Folge. Jeder harmonische Schritt hatte eine bestimmte Aufgabe für die Konstruktion längerer Abschnitte. Daher der Begriff Funktionsharmonik. Sie ermöglicht größere Zusammenhänge in der Musik und ist die Grundlage traditioneller Formen, wie etwa dreiteiliges Lied, Sonatenform, Rondo und so weiter. Mit der Emanzipation der Dissonanz wird nun dieses System außer Kraft gesetzt. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Nämlich einerseits eine Bereicherung der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten im Detail, andererseits aber große Probleme bei der Bildung von Formen, das heißt von sinnvollen musikalischen Zusammenhängen. Nun stehen diese neuartigen melodischen und harmonischen Verfahren in unserem Beispiel ja ganz im Dienste des dichterischen Wortes. Sie sollen die Luft von anderem Planeten musikalisch darstellen. Aber auch dort, wo es nicht um eine solche Textvorlage, sondern um rein musikalischen Ausdruck geht, begegnet uns, und nicht nur bei Schönberg, sondern auch bei anderen Musikern, derselbe Vorstoß in neue Klangwelten. Ein wichtiges Schlagwort dazu lautet atonal. Der Begriff ist missverständlich, denn natürlich gibt es keine atonale, tonlose Musik, sondern nur eine tonartlose oder tonikalose. Manche Autoren sprechen deshalb auch von Atonikalität. Nun, trotzdem hat sich das Wort atonal bzw. Atonalität eingebürgert. Oft wurde es abwertend gebraucht, aber es meint einen ganz wertneutralen Sachverhalt, nämlich dass atonale Musik eben nicht mehr auf der funktionalen Tonalität beruht und der qualitative Unterschied zwischen Konsonanz und Dissonanz aufgehoben ist. Alle Zusammenklänge sind gleichberechtigt. Akkorde ebenso wie melodische Fortschreitungen werden frei gebildet. Daher nennt man diese Art von Atonalität, wie sie uns hier bei Schönberg begegnet und die von 1908 an über ein Jahrzehnt seinen Stil bestimmte, die freie Atonalität. Nun war das nicht eine aus der Luft gegriffene Laune Schönbergs oder aus der Luft gegriffen doch insofern, als diese Entwicklung in der Luft lag. Denn im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert hatte die Funktionsharmonik, etwa in Werken von Gustav Mahler, Max Reger, Richard Strauss und anderen, eine solche Differenzierung erfahren, dass eine weitere Steigerung nicht mehr möglich schien. Die kompositorischen Mittel der Spätromantik waren verbraucht. Man musste sich, wenn man nicht stagnieren wollte, von den Fesseln der Tradition befreien. Ein Weg war Schönbergs Emanzipation der Dissonanz und damit die Begründung der freien Atonalität. Aber es gab auch andere Methoden. Hören wir zum Beispiel, welchen Weg Igor Strawinsky in dem Ballett Le Sacre du Printemps, das im Jahr 1913 uraufgeführt wurde, einschlägt. Hier sind es nicht nur die harmonischen Mittel, sondern vor allem die aufreißenden Rhythmen, die das Publikum bei der Uraufführung schockierten und einen der größten Skandale der Musikgeschichte provozierten. Wodurch entsteht die vitale Kraft, der sich auch der heutige Hörer kaum entziehen kann? Einerseits dadurch, dass eine kontinuierliche Folge von Achtelschlägen erklingt. Sie läuft als Bewegungsimpuls während dieses ganzen Abschnittes durch. Aber sie bleibt sich nicht gleich, sondern wird zunächst sozusagen gegen den Strich gekämmt, indem unregelmäßige Akzente hinzutreten. Dann wird, während die gleichmäßige motorische Grundbewegung beibehalten wird, ein Abschnitt eingeschoben, der ein kurzes melodisches Motiv von gebrochenen Akkorden begleitet, über vier Takte wiederholt. dann wieder den stampfenden, von Synkopen durchsetzten Anfangsteil fortzusetzen. Er läuft zunächst unverändert weiter, wird aber dann von neuen prägnanten Gestalten überlagert, die sich abwechseln und zu einem wild durcheinander schwirrenden Komplex steigern. Hier bricht er plötzlich ab und wiederum erklingt die Anfangsgruppe. Jetzt bleibt diese Klangschicht als durchlaufender Impuls erhalten, aber dazu tritt eine andere Achtelfiguration. Keine vollständige Melodie, sondern nur ein Einwurf in den tiefen Holzbläsern, der nach wenigen Takten abbricht. Neu ansetzt und wieder aufhört, immer so, als wolle er Tritt fassen. Hier am Schluss wurden mehrere dieser Bläsereinwürfe überlagert und durch synkopische Akzente verschärft. Plötzlich reißt der ganze Vorgang ab. Es folgen unvermittelt harte Schläge im Blech und den Streichern, die wie eine gewaltsame Zäsur wirken. Soweit dieser Abschnitt aus Le Sacre du Printemps, einem Hauptwerk Igor Strawinskys. Der Unterschied zum Schönberg-Beispiel ist deutlich. Er liegt schon darin, dass Strawinskys Partitur keine autonome Musik ist, sondern als Ballett konzipiert war, also für Tänzer auf der Bühne. Und man kann sich anhand der Musik die verschiedenen Bewegungen der tanzenden Gruppen gut vorstellen. Aber der Unterschied bezieht sich nicht nur auf die Gattung und die Besetzung. Das eine Mal Streichquartett mit Gesang, das andere Mal ein riesiger Orchesterapparat, sondern auf die musikalische Sprache selbst. Und er gilt auch keineswegs nur für diese beiden Beispiele, sondern für Schönberg und Strawinsky insgesamt. Sie verkörpern mit ihrem Schaffen zwei unterschiedliche Wege der neuen Musik. Und wir wollen nun im Einzelnen untersuchen, was jeweils das Neue war, wo die Unterschiede und wo Gemeinsamkeiten liegen. Dazu scheint es aber sinnvoller, zwei andere Beispiele einander gegenüberzustellen. Denn Schönbergs zweites Streichquartett und Strawinskys Le Sacre du Printemps sind zwar diejenigen Werke, mit denen das grundlegend Neue dieser beiden Komponisten zum ersten Mal in aller Deutlichkeit zutage tritt und die damit gewissermaßen zwei Ursprünge der neuen Musik markieren, aber sie sind doch in ihrer ganzen Anlage so verschieden, dass sie sich nur schwer nebeneinander stellen lassen. Dazu eignen sich zwei andere Kompositionen besser, die wenig später entstanden. Schönbergs Pierrot Lunaire aus dem Jahre 1912 und Strawinskys Geschichte vom Soldaten von 1918. Beide haben nämlich nur eine kleine Instrumentalbesetzung und sind in mehrere kurze Abschnitte gegliedert, sodass sie verhältnismäßig leicht überschaubar sind. Gerade diese äußerliche Vergleichbarkeit wird die inneren Unterschiede der kompositorischen Haltung umso klarer offenbaren. Beide sind aber keine reinen Instrumentalwerke, sondern beziehen auf jeweils besondere Weise die menschliche Stimme mit ein. Schönberg vertonte in seinem Pierrot Lunaire Texte des belgischen Dichters Albert Giraud, die 1892 in der deutschen Übertragung von Otto Erich Hartleben erschienen waren. Der vollständige Titel lautet 3x7 Gedichte aus Albert Giraud's Pierrot Lunaire, Deutsch von Otto Erich Hartleben, für eine Sprechstimme, Klavier, Flöte, auch Piccolo, Klarinette, auch Bassklarinette, Geige, auch Bratsche und Violoncell. Melodramen von Arnold Schönberg, Opus 21. Neben der differenzierten Angabe zur Besetzung, 5 Musiker mit insgesamt 8 Instrumenten, fallen die Begriffe Sprechstimme und Melodramen auf. Der Pierrot Lunaire war nämlich ein Auftragswerk der Schauspielerin Albertine Zehme, deren Spezialität das sogenannte Melodram eine um die Jahrhundertwende populäre Kunstform war. Das heißt, das rhythmische und gehobene Sprechen zur Musikbegleitung. Diese Bestimmung gab dem Werk von vornherein einen ganz eigentümlichen Charakter, denn die Vokalstimme, die Schönberg notiert, ist eben nicht für Gesang, wie im Lied oder in der Oper, und auch nicht als reine Sprechpartie gedacht, sondern ein Zwischending. Im Vorwort der Partitur führt er dazu unter anderem aus: Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist, bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen, nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. Hören wir zunächst an einer kurzen Passage, wie das in der von Schönberg selbst geleiteten Schallplattenaufnahme aus dem Jahre 1942 klingt. Was uns heute an dieser Art Sprechgesang zunächst befremden mag, hatte in der Entstehungszeit des Pierrot eine breite Tradition. Nicht nur die Gattung des Melodrams selbst stand hier Pate, sondern auch die spezielle Atmosphäre des literarischen Kabarets mit seiner pointierenden Sprechweise, ja die damalige Auffassung vom künstlerischen Sprechen überhaupt. Wenn wir etwa zum Vergleich in die alte Schallplatte mit der Rezitation eines Gedichtes von Emil Verheeren durch den berühmten Schauspieler Alexander Moissi hineinhören, wird dies deutlich. Über die Heiden, die endlos sind, Posaunt der Wind, November ins Land. Über die Heiden, die endlos sich dehnen, wettert der Wind, peitscht seine schweren, zuckenden Strähnen gegen der Städte schauernde Wand und stürmt wie blind der Wind, der wilde Novemberwind. Die alte Sprachdeklamation hatte, und das ließe sich auch durch andere Beispiele vom Anfang unseres Jahrhunderts belegen, oft einen singenden Charakter und umfasste mitunter einen Tonraum von 1,5 Oktaven. Solche Künstlichkeit im Sprechen, die die gehobene dichterische Sprache vom einfachen Kommunikationston der Umgangssprache abhebt, war eine Quelle für Schönbergs Gestaltung der Sprachmelodie. Sie unterstützt darüber hinaus den besonderen Charakter der Giraudschen Texte, in denen die alte Komödienfigur des Pierrot in einer farbigen Ausdruckspalette zwischen Fantastik und Ironie, in naiven Märchenbildern und gespenstischen Visionen, teils mit bewusst gestelzten Ausdrücken, teils in träumerischer Verzückung beschworen wird. Ganz anders dagegen Igor Strawinsky. Seine Geschichte vom Soldaten wird, wie es im Untertitel heißt, gelesen, gespielt und getanzt. Es handelt sich also um ein Werk für die Bühne und wir müssen uns beim Hören die Szenerie hinzudenken. Der Text des Schweizer Dichters Charles Ferdinand Ramü über einen alten russischen Märchenstoff, eine Geschichte vom jungen Mann, der dem Teufel seine Geige überlässt, die seine Seele enthält, dafür zwar unermessliche Reichtümer gewinnt, aber sein eigentliches Glück verliert und schließlich ganz in die Macht des Teufels gerät, dieser Text wird nicht durchgängig vertont, sondern teils von einem Erzähler vorgetragen, teils von den handelnden Personen, dem Soldaten und dem Teufel, in Dialogform gesprochen. Dazu kommen als szenische Elemente pantomimisches Spiel und Tanz, an denen auch die Prinzessin eine stumme Rolle beteiligt ist. Uns interessieren hier die Stellen, an denen der Text als rhythmisiertes Sprechen in den musikalischen Verlauf einbezogen ist, so gleich am Anfang, im Marsch des Soldaten. Wir hören eine Aufnahme unter der Leitung von Igor Markiewicz mit dem französischen Originaltext, gesprochen von Jean Cocteau. J'ai de Neuzy. Un soldat rentre chez lui. » bouger qu'il a. Was neben der rhythmisierten Sprache auffällt, ist zunächst der besondere Klangcharakter dieser Musik. Er resultiert vor allem aus einer höchst raffinierten Besetzung, in der Strawinsky jeweils einen hohen und einen tiefen Vertreter derselben Instrumentenfamilie koppelt: Violine und Kontrabass, Klarinette und Fagott, Kornett und Posaune, dazu Schlagzeug, das zum ersten Mal in dieser Weise als gleichrangiger kammermusikalischer Partner eingesetzt wird. Die Verwandtschaft dieses Ensembles mit dem Schönbergschen ist deutlich. Solche Reduktion auf wenige Instrumente hatte einerseits äußere Gründe. Beide Komponisten mussten mit wenigen Spielern auskommen, um die Aufführungskosten für die geplanten Tourneen gering zu halten. Aber dafür hätten sie auch auf ein traditionelles Ensemble wie Klaviertrio oder eine der damals üblichen Salonmusikbesetzungen zurückgreifen können. Es ging ihnen aber andererseits um mehr, um neue, unverwechselbare Klangverbindungen. Sie haben also gewissermaßen aus der finanziellen Not eine ästhetische Tugend gemacht. Denn das kleine, individualisierte Ensemble erlaubte eine klarere, präzisere musikalische Zeichnung als die große Palette des spätromantischen Orchesters. Wir spüren hier eine Tendenz zur Sparsamkeit der künstlerischen Mittel und zugleich zur Deutlichkeit des Ausdrucks. Weg vom Ornamentalen und Flächigen hin zur klaren Linie und durchsichtigen Struktur. Dieses Bestreben galt sowohl bei Strawinsky als auch bei Schönberg nicht nur für den Bereich der Instrumentation, sondern für ihre kompositorische Haltung insgesamt. Wir wollen jetzt ein paar Beispiele näher betrachten. Zunächst aus Schönbergs Pierrot Linéaire. Wenn wir vorhin sagten, dass die Emanzipation der Dissonanz und die damit begründete freie Atonalität dem Komponisten eine Bereicherung seiner Ausdrucksmöglichkeiten im Detail brachten, so mussten wir hinzufügen, dass dieser Gewinn zugleich einen schweren Verlust bedeutete. Denn mit dem System der Tonalität war notgedrungen zugleich auch das Prinzip traditioneller Formbildungen aufgegeben worden. Die Musik hatte ihr in Jahrhunderten gewachsenes Fundament verloren. Das bedeutete für einen verantwortungsbewussten Musiker eine tiefgreifende Krise. Wie war es nun möglich, überhaupt noch sinnvolle musikalische Zusammenhänge zu schaffen? Nun, ein zusammenhängendes Element war ja gegeben, der Text. Und gerade Giraud's Pierrot-Gedichte sind in sich streng gestaltete, jeweils nach demselben Schema ablaufende Gebilde, zum Beispiel Nummer 18, der Mondfleck. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes, so spaziert Pierrot am lauen Abend, aufzusuchen Glück und Abenteuer. Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug. Er beschaut sich rings und findet, richtig, einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht er, giftgeschwollen weiter, reibt und reibt bis an den frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes. Die insgesamt 13 Verse sind so angelegt, dass Zeile 7 und 8 genau die beiden ersten Zeilen übernehmen und am Schluss noch einmal die erste Zeile wiederkehrt. Dieses Schema liegt allen 21 Gedichten, die Schönberg vertonte, zugrunde. Aber der Text bot nur einen durchlaufenden Faden, noch kein musikalisches Gewebe. Allerdings regte er Schönberg an, bestimmte kompositionstechnische Verfahren des strengen Satzes einzusetzen, die auch musikalische Zusammenhänge schufen. Das Ohr vermag es kaum wahrzunehmen, aber im Notenbild lässt sich erkennen, dass hier strenge motivische Arbeit ein Netz von musikalischen Beziehungen schafft. So sind zum Beispiel Klarinette und Piccoloflöte am Beginn als Kanon geführt, ebenso Geige und Cello. Eine eingehende Analyse würde zeigen, wie aus der Verbindung freier Bildungen und strenger Imitationstechniken ein dichtes kompositorisches Gewebe entsteht. Nicht mehr die Harmonik, sondern der polyphone Satz begründet den formalen Zusammenhang. Und ein besonderes Verfahren wandte Schönberg hier an. In der Mitte des Stückes nämlich, genau an der Stelle, wo es heißt, Pierrot besieht sich rings und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. In dem Moment also, als Pierrot in den Spiegel blickt und sich von hinten betrachtet, setzt Schönberg eine musikalische Spiegelachse in den Stimmen von Piccolo, Klarinette, Violine und Cello, die von nun an exakt rückwärts verlaufen. Die Idee war vom Text inspiriert, aber es war ein altes Prinzip polyphoner Satztechnik, das hier zur Anwendung kommt, der Krebs. Hören wir das ganze Stück. Hier die Spiegelachse. Von nun an verlaufen Piccoloflöte, Klarinette, Geige und Cello krebsgängig. Wir stellen fest, die Intensität des Ausdrucks, die Differenziertheit der musikalischen Sprache, insbesondere ihre melodische und harmonische Komplexität, das sind ausgesprochen neue Elemente. Aber trotz dieser Neuartigkeit ist die Musik doch fest in der Tradition verankert. Schönberg benutzt kompositorische Techniken, wie sie für den polyphonen Stil etwa der alten Niederländer oder auch Bachs typisch waren. Zum Beispiel Imitation, Kanon, Krebs und strenge motivische Arbeit, wie sie sich aus dem gelehrten Stil des 18. Jahrhunderts entwickelte und im ganzen 19. Jahrhundert ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Komponierens blieb. Ein Komponist, auf den er sich besonders berufen konnte, war Johannes Brahms mit seiner Technik der entwickelnden Variation. Schönberg war also keineswegs ein Revolutionär, der um jeden Preis mit der Überlieferung bricht, so sahen ihn viele, denen seine Musik fremd wirkte, sondern, wie er selbst empfand, ein natürlicher Fortsetzer richtig verstandener guter alter Tradition. Ein berühmtes Beispiel, an dem sich diese Stichworte erhärten lassen, ist die Nummer 8 des Pierrot Lunaire mit dem Titel Nacht. Der Text lautet: Finstre schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der Horizont, verschwiegen. Aus dem Qualm verlorener Tiefen steigt ein Duft, Erinnerung mordend. Finstre schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Und vom Himmel erdenwärts senken sich mit schweren Schwingen unsichtbar die Ungetüme auf die Menschenherzen nieder. Finstre schwarze Riesenfalter. Die düstere Atmosphäre dieses Gedichtes, das Geheimnisvolle seiner Bilder, haben Schönberg dazu veranlasst, musikalisch entsprechend zu verfahren. Dunkle Klangfarben, nur Bassklarinette, Violoncello und Klavier begleiten hier die Stimme und gespenstisch vorüberhuschende Gestalten bestimmen den Charakter dieses Melodrams. Und kompositionstechnisch gesehen hat Schönberg hier so viele Kunststücke hineingeheimnisst, dass seine Partitur ihrerseits wie ein geschlossenes Zauberbuch erscheint. Hören wir dieses Stück Nacht jetzt in einer Aufnahme mit Yvonne Minten und einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Pierre Boulez. Schwarze Riesenfalter. Schönberg nannte dieses Stück Passacaglia. Damit hat er selbst einen Hinweis darauf gegeben, dass ihm alte, strenge Kompositionstechniken als Vorbild dienten. Um das Geheimnis dieses musikalischen Zauberbuchs wenigstens in Ansätzen zu entschlüsseln, betrachten wir zunächst die drei Einleitungstakte. Das Klavier beginnt in tiefer Lage mit dem dreitönigen Motiv EGS, also einer aufsteigenden kleinen und einer absteigenden großen Terz. Dieses Motiv wird auf anderen Stufen wiederholt, und zwar jeweils mit dem zweiten Ton der Dreiergruppe, also im Abstand einer kleinen Terz aufwärts, beginnend. Das heißt G, B, Ges, B, Des, A, Des, E, C. Und da eine Schichtung von vier kleinen Terzen wiederum zum Ausgangston in der Oktave führt, ergibt sich am Ende noch einmal dieselbe Tonfolge wie am Anfang, E, G, S. Sie wird diesmal vom Violoncello und der Bassklarinette gespielt. Wenn man diesen streng ineinander gefügten Komplex von Linien und Zusammenklängen näher betrachtet, stellt man fest, dass alle Töne durch die Intervalle kleine Terz, große Terz und Halbton miteinander in Beziehung stehen. Diese drei Takte stehen nicht nur als klingendes Motto über dem Melodram Nacht, sondern sie bilden zugleich mit ihrem Material die Keimzelle des ganzen Stückes. Fast alles, was danach folgt, lässt sich auf die gegebenen Elemente Terzmotiv und Halbtonschritt zurückführen. Zunächst erklingt zu der freigeführten Sprechstimme in Bassklarinette, Cello und Klavier ein Kanon, bestehend aus dem Dreitonmotiv EGS und einer absteigenden Halbtonfolge. Dieses Mittel, musikalischen Zusammenhang herzustellen, haben wir ja schon im Mondfleck kennengelernt. Was Schönberg aber nun im Folgenden macht, geht wesentlich weiter. Dabei kommt im kurzen Dreitonmotiv aus aufsteigender kleiner und absteigender großer Terz die entscheidende Rolle zu. Es wird nämlich im Sinne alter polyphoner Techniken behandelt, indem es zum Beispiel in verschiedenen Zeitwerten auftritt, also nicht nur wie am Anfang in halben Noten, sondern auch verkürzt oder, wie der Fachausdruck lautet, diminuiert zu Vierteln und Achteln. Der umgekehrte Weg, Vergrößerung der Dauern oder Augmentation, kommt in diesem Stück nicht vor. Achten Sie auf die Bassklarinette und die linke Hand des Klaviers. Außerdem erscheint das Terzmotiv nicht nur in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern auch in Umkehrung und Krebs. Das heißt zum einen, die Richtung der Tonschritte ändert sich. Aus einem aufsteigenden Intervall wird ein absteigendes und umgekehrt. In unserem Falle aus EGS wird EDES-F. Zum anderen Krebs. Das Motiv erklingt rückläufig, also SGE. Und schließlich in der Umkehrung des Krebses SHD. Diese unterschiedlichen Tonfolgen, die aus dem Anfangsmotiv abgeleitet sind, lassen sich nun transponieren, indem ein anderer der 12 Töne einer Oktave als Anfangston genommen wird, also statt SGE etwa HDB, FIS AF und so weiter. Theoretisch sind also insgesamt 4×12, also 48 Erscheinungsformen einer Grundgestalt möglich. Hinzu kommen natürlich noch die Versetzungen in verschiedene Oktavlagen. Wenn man die Partitur betrachtet, erkennt man auf Anhieb einige der reichen Möglichkeiten dieses Verfahrens, die besonders in der Kombination verschiedener Erscheinungsformen des Dreitonmotivs liegen. Hören wir etwa diese Figuration des Klaviers. Ich spiele sie langsam. Es handelt sich um eine chromatisch absteigende Folge gebrochener großer Terzen. Sie dient der bildlichen Ausdeutung des Textes, der an dieser Stelle von den sich senkenden Schwingen des Riesenfalters spricht. Aber, und das ist entscheidend für Schönberg, sie sind strikt aus dem Dreitonmotiv ableitbar, und zwar als fortlaufende Kette von Krebsumkehrungen der Grundgestalt. Der jeweils letzte Ton der einen Dreiergruppe wird zum ersten Ton der folgenden. In der linken Hand erklingen gleichzeitig, als kontrapunktische Gegenstimme, Aneinanderreihungen der Grundgestalt. Neben solcher einfachen Art der polyphonen Kombination begegnen uns andere, kompliziertere, so zum Beispiel Gleichzeitigkeit von Grundgestalt in Halben- und Achtelnoten in der linken Hand des Klaviers und der Bassklarinette. Aber Schönbergs Idee vom musikalischen Zusammenhang ging noch weiter, indem er die Motive nicht nur in ihrer linearen Erscheinungsform, also als melodische Folge, einsetzt, sondern auch in vertikaler Schichtung, als Zusammenklänge, so zum Beispiel in den Akkorden SHD und BD des im Klavier. Dies sind nur einige Beispiele, denen sich weitere anfügen ließen. Insgesamt zeigt sich, dass Schönberg durch die Arbeit mit Grundgestalten, wie er sein Verfahren zusammenfassend nannte, musikalische Strukturen, das heißt Wechselbeziehungen der Teile untereinander und der einzelnen Teile zum Ganzen schafft. Diese Methode, Zusammenhang zu erreichen, lässt sich mit dem Wachstum einer Pflanze vergleichen, so wie sie alle ihre verschiedenen Teile, Knospen, Blätter, Blüten, Früchte und so weiter, aus einem einzigen Samenkorn entwickelt, so lässt sich auch Schönbergs Komponieren als Entwicklung aus einer musikalischen Keimzelle auffassen. Betrachten wir nun dagegen Igor Strawinsky. Wir hatten ja schon am Beispiel aus dem Ballett Les Sacres du Printemps erfahren, dass seine Musik in erster Linie durch den Rhythmus, durch markante Bewegungsimpulse charakterisiert ist. Sie können als Ostinatoschicht durchlaufen, als kurze Floskeln gegeneinander gesetzt und übereinander geschichtet werden. Strawinsky schafft Zusammenhang nicht durch pflanzenhafte Entwicklung aus einem Keim und Wachsen zu einem organischen Ganzen, sondern durch Reihung und Kombination verschiedener Elemente. Sein Verfahren ist also nicht organisch, sondern bewusst mechanisch. Hören wir noch einmal das erste Stück der Geschichte vom Soldaten, den Marsch des Soldaten. Er beginnt mit einem straffen, typischen Marschmotiv und einer ostinaten Schrittfolge, die während des ganzen Satzes beibehalten wird und zu der Sprecher seine Erzählung beginnt. Dann werden Bruchstücke von Marschmelodien, kurze Trompetensignale und fanfarenartige Motive eingestreut, oft nicht mehr als einen Takt lang. Entre donc, j'ai deux nuits. Un soldat rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. Hier liegt das Reihungs- und Kombinationsverfahren Strawinskys offen zutage. Mehrere, teils gleiche, teils veränderte, teils aber auch völlig unterschiedliche Motive erklingen zum Marschschritt des Soldaten. Ihre Zuordnung folgt nicht einem vorgegebenen Formplan oder Entwicklungsprinzip, sondern geschieht frei, so wie mit den Elementen eines Baukastens, die auf verschiedene Weise miteinander in Beziehung treten können. Im folgenden Abschnitt sind nun mehrere Elemente übereinander geschichtet. Musik so einfach diese Musik im Vergleich mit Schönbergs strenger Polyphonie wirkt, sie ist doch sehr viel komplizierter angelegt, als es zunächst den Anschein hat. Das merkt man schon daran, dass es beim bloßen Hören nicht gelingen will, eine klare metrische Gliederung herauszuhören. Wer etwa entsprechend der durchlaufenden Schrittbewegung einen Zweivierteltakt mitschlagen will, kommt bald ins Stolpern. Das liegt an den häufigen Taktwechseln. Drei Achtel, zwei Viertel, drei Achtel, drei Viertel, drei Achtel, drei Achtel, drei Viertel und so weiter. Ohne dass ein zahlenmäßiges Prinzip, also eine klare Zeitproportionierung, zugrunde läge. Die Taktwechsel sind vielmehr ein Ergebnis der Reihung und Kombination verschiedener Elemente. Sie fügen sich zu einem komplexen Gebilde, einem musikalischen Zusammenhang, der aber gänzlich anders als bei Schönberg erreicht wurde. Betrachten wir, um Strawinskys Technik zu erkennen, die einzelnen Stimmen der Partitur. Dabei können wir die Gelegenheit nutzen, ein Studentenensemble, das gerade die Geschichte vom Soldaten einstudiert, bei der Probe zu belauschen. Es geht um unsere Stelle. Zunächst spielen nur die Bläser. Es fällt auf, wie das Fagott, das zunächst dieselbe Tonfolge wie Klarinette und Posaune spielt, auf einmal einen eigenen, seltsam nachklappernden Rhythmus bringt. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich merken. Betrachten wir zunächst nur den melodischen Verlauf der Bläserstimmen. Er setzt sich aus einer unregelmäßigen Folge kurzer Marschmotive zusammen, wie wir sie zuvor als einzelne Einwürfe gehört hatten. Charakteristisch ist dabei die asymmetrische Anlage der Einzelglieder, die das typisch Marschartige verfremdet. Also nicht ein Grundrhythmus, wie man ihn in einem herkömmlichen Marsch erwarten würde, etwa jam dam da da da da jam dam da da da da oder jam dam da da da dam jam dam da da da da, sondern jam dam da da ja da da dam dam da da da ja da da dam dam dam da da da da und so weiter. Dazu spielen Violine, Kontrabass und Schlagzeug die folgende Begleitung. Diese Begleitung ist ihrerseits wieder aus zwei Elementen zusammengesetzt, nämlich der Schlagzeugstimme, bestehend aus den drei Instrumenten Tamburin, kleine und große Trommel, und dazu die gleichlaufende Folge in den Streichern. Diese Vier-Achtel-Folge allein wäre eintönig. Gemeinsam mit dem Schlagzeug aber, das nach einem anderen metrischen System angelegt ist, erhält die Begleitschicht ihre eigene Prägnanz. Der Schlagzeuger spielt nämlich eine Sechs-Achtel-Folge, die aber nicht regelmäßig verläuft, sondern von einigen Pausen durchbrochen ist, so als wäre im Ablauf der Maschine ein Zahnrad defekt. Noch einmal Schlagzeug allein. Also keine gleichbleibende Bewegung, sondern ein stockender Verlauf mit wechselnden Schwerpunkten. Bei der Kombination mit den stereotypen Viererschlägen der Streicher entstehen synkopische Wirkungen. Ja mehr, es entsteht eine Schlagfolge mit immer neuen Betonungen. Hören wir noch einmal beides zusammen. Und nun zu dieser Begleitung die Bläser mit ihrer Melodie, wobei das Fagott in den ersten 7 Takten am melodischen Verlauf und danach, was uns zunächst irritiert hatte, an der Begleitung beteiligt ist, indem es ab dem 8. Takt die Kontrabassstimme verdoppelt. Interessant ist, dass Strawinsky an einer späteren Stelle seiner Geschichte vom Soldaten im sogenannten kleinen Konzert noch einmal eine Erinnerung an diese Passage aus dem ersten Marsch bringt. Dabei wurde der Melodieverlauf etwas verändert, aber wesentlicher ist die gänzlich andere Begleitung. Hören wir zunächst nur, was der Kontrabass spielt. Diese wiederkehrende Vier-Achtel-Figur wird von einer Folge von 3 Achteln in der Violine überlagert, zusammen also. Und dazu spielt das Kornett im Abstand von 2 Achteln jeweils einen kurzen Ton. Das Schlagzeug ist an dieser Stelle nicht beteiligt, also eine völlig andere Begleitung als in der entsprechenden Passage im Marsch des Soldaten. Zusammen mit den Holzbläsern klingt das dann folgendermaßen. Mademoiselle, à présent on peut le dire, sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous, parce qu'à présent on peut tout. Wenn wir die anhand dieser kurzen Beispiele erkannten Verfahren zusammenfassend betrachten, haben wir einen Schlüssel für Strawinskys Kompositionsweise. Er legt verschiedene charakteristische Einzelelemente zugrunde, teils melodische Motive, teils einfache rhythmische Modelle. Sie dienen ihm als Bausteine, als vorgeformte Schablonen, über die er frei verfügt, indem er sie im eigentlichen Sinne des Wortes komponiert, zusammensetzt, das heißt aneinanderreiht, übereinander schichtet und auf verschiedene Weise miteinander in Beziehung bringt. Dieses mechanische Verfahren nennen wir Schablonentechnik. Und es ist wichtig zu betonen, dass Strawinsky in den verschiedenen Phasen seines Schaffens dieser Technik treu blieb. Nicht nur in der Zeit, um die es uns hier mit dem Sacre du Printemps oder der Geschichte vom Soldaten ging, sondern auch später, etwa in seinen neoklassischen Kompositionen und selbst noch in seinem Spätwerk, dem eine eigene Sendung des Funkkollegs gewidmet sein wird. Denn als Schablonen können ganz heterogene Elemente dienen, aber ihre Verbindung geschieht immer, wie gezeigt, durch Reihung und Kombination. Wenn wir nach den Quellen fragen, auf die sich diese Technik Strawinskys zurückführen lässt, so finden wir sie in der russischen Volksmusik. Anders also als Schönberg, der an die Tradition der Spätromantik anknüpfte und ihre kompositorischen Mittel weiterführte, bricht Strawinsky bewusst mit dieser Tradition und legt ganz andere, für die Kunstmusik neuartige Verfahren zugrunde. War die Ausgangssituation, die Auflösung des harmonischen Systems und damit der Verlust der alten tragfähigen Fundamente für die musikalische Form für Schönberg und Strawinsky dieselbe, so lassen sich die Wege, die sie einschlugen und als zwei Prinzipien der neuen Musik begründeten, durch eine unterschiedliche Auffassung vom musikalischen Zusammenhang begreifen. Für Schönberg bedeutet Zusammenhang Einheitlichkeit in der Vielfalt. Das heißt, eines wird aus dem anderen entwickelt. Die Einzelglieder stehen in Beziehung zueinander. Aus einem kleinen Kern wächst ein organisches Gebilde. All diese Beschreibungen zielen auf die Vorstellung vom Kunstwerk als etwas pflanzenhaft Gewachsenem. Seit Goethes Idee der Urpflanze bezogen sich die Künstler und Ästhetiker, gerade auch Schönberg und seine Schüler, auf diese Analogie. Anders Strawinsky. Nicht die Pflanze ist das Urbild seines Komponierens, sondern der Baukasten. Der Künstler nicht als Gärtner, sondern als Ingenieur. Ihn reizt vor allem, sein Material zu immer neuen Konstellationen zusammenzufügen. Und zwar so, dass es jedes Mal funktionsfähig, und das heißt in der Kunst ja auch, lebendig ist. Musikalischer Zusammenhang durch eine gleichsam organische Verknüpfung bei Schönberg, musikalischer Zusammenhang durch quasi mechanische Zuordnung bei Strawinsky. Diese Unterscheidung ist nicht als Werturteil gemeint, sondern soll zwei Wege der neuen Musik andeuten. Sie hörten die 23. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte Schönberg und Strawinsky, zwei Wege der neuen Musik von Professor Dr. Volker Scherlies. Das Thema der 24. Kollegstunde, Analyse statt Ästhetik von Dr. Stephen Hinton.